Europäisches Notenbanksystem. Artikel 127 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV, legt fest: Das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken, im Folgenden ESZB, ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit diese ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union. Diese den Paragraphen 3 und 12 des alten Bundesbankgesetzes nachgebildete Bestimmung ist der Kernsatz des gesamten Vertrages. Damit hatten zumindest vertraglich alle Mitgliedstaaten die deutsche Philosophie akzeptiert, dass die Geldpolitik in erster Linie der Preisstabilität verpflichtet ist und andere wirtschaftspolitische Ziele nur nachrangig verfolgen soll. Auch bei der Sicherung der Unabhängigkeit der Europäischen Notenbank stand das Beispiel der Bundesbank Pate. Artikel 130 des AEUV legt fest: Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und die Satzung des ESZB und der EZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die Europäische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der Europäischen Zentralbank oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. Die Satzung des ESZB und der EZB, die dem AEUV gemäß Artikel 129 Absatz 2 beigefügt ist, enthält Regelungen zur Bestellung, Vergütung und Amtsdauer des EZB-Präsidenten und der Mitglieder des Direktoriums. Diese stellen deren Unabhängigkeit so weit sicher, wie dies institutionell möglich ist, bis hin zum Ausschluss ihrer Wiederwahl. Auch die Rahmenregelungen der Satzung für die Bestellung und Amtsdauer der Präsidenten der nationalen Notenbanken sichern deren Unabhängigkeit ab. Artikel 11 und 14 der Satzung. Zur Durchführung der von der EZB festgelegten Geldpolitik können die EZB und die nationalen Zentralbanken alle hierfür zweckmäßigen Offenmarkt- und Kreditgeschäfte tätigen, sowie andere geldpolitische Instrumente einsetzen. Artikel 18 bis 20 der Satzung. Insbesondere können sie gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Satzung auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemeinschafts- oder Drittlandswährungen lautende Forderungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig, per Kasse oder Termin, oder im Rahmen vor Rückkaufvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschäfte tätigen. Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die Darlehen ausreichende Sicherheiten zu stellen sind. Artikel 20 enthält auch eine Generalklausel. Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen über die Anwendung anderer Instrumente der Geldpolitik entscheiden, die er bei Beachtung des Artikels 2 für zweckmäßig hält.